Den Weg zum wahren Menschen, den Weg zu den Unsterblichen geht Hari zwar hier und da ein winziges, zögerndes Stückchen weit, doch er ahnt und fürchtet die Möglichkeit einer Selbstbegegnung, scheut sich davor, jene höchste Forderung, jene echte Menschwerdung anzustreben. Er macht die Augen zu und will nicht wissen, dass das verzweifelte Hängen am Ich, das verzweifelte Nicht-Sterben-Wollen, der sicherste Weg zum ewigen Tode ist. Während sterben können, Hüllen abstreifen, ewige Hingabe des Ichs an die Wandlung zur Unsterblichkeit führt. Gegen Mittag erwacht, fand ich in mir die geklärte Situation der Nacht wieder. Mein Todesentschluss war gefasst. Und Eile tat nicht Not. Sei es in einem Jahr oder in einem Monat, sei es morgen schon. Die Pforte steht offen. Schließlich kam der Steppenwolf auf einen glücklichen Einfall. Er setzte seinen 50. Geburtstag als den Tag fest, an dem er sich den Selbstmord erlauben wolle. Mochte ihm nun geschehen, was da wollte, alles war befristet. Konnte allerhöchstens noch diese wenigen Jahre, Monate, Tage andauern, deren Zahl täglich kleiner wurde. Und mit Liebe vertiefte er sich in die Vorstellung, wie an seinem 50. Geburtstag morgens die Briefe und Gratulationen ankommen würden, während er, seines Rasiermessers sicher, Abschied von allen Schmerzen nahm und die Tür hinter sich zuzog. Ich besaß in meiner Reiseapotheke ein vorzügliches Mittel, um Schmerzen zu stillen. Ein besonders starkes Opiumpräparat, dessen Genuss ich mir nur sehr selten gönnte. Zum Selbstmord war es leider nicht geeignet. Aber da es mir doch allzu lange schien, dem witzigen Rezept des Steppenwolf-Büchleins folgend bis zu meinem 50. Geburtstag zu warten, gab ich meinem Entschluss nun diese Form. Sobald ich wieder einmal so weit bin, dass ich zu diesem Opium greifen will, werde ich stattdessen den Tod wählen. Einen sicheren, zuverlässigen Tod durch die Kugel oder das Rasiermesser. Ich kann nicht sagen, dass der Entschluss mein Leben stark verändert hätte. Stärker wirkten die anderen Erlebnisse jenes Abends nach. Den Traktat vom Steppenwolf las ich noch einmal durch, bald mit Hingabe und Dankbarkeit, bald mit Hohn und Verachtung gegen die Nüchternheit des Traktates. Mit einem so groben Netz sind meine Person, meine Seele, mein Schicksal denn doch nicht einzufangen. Tiefer als alles beschäftigte mich jene Halluzination oder Vision an der Kirchenmauer. Viel war mir da versprochen worden. Gewaltig hatten die Stimmen jener fremden Welt meine Neugierde angestachelt. Nicht für jedermann, nur für Verrückte. Mein Gott, bin ich denn nicht längst weit genug entfernt vom Dasein und Denken der Normalen? Bin ich nicht längst reichlich abgesondert und verrückt? Dennoch verstand ich im Innersten den Zuruf recht wohl. Die Aufforderung zum Wegwerfen der Vernunft, der Hemmung, der Bürgerlichkeit, zur Hingabe an die flutende, gesetzlose Welt der Fantasie. Wer nun aber meint, den Steppenwolf zu kennen und sein klägliches, zerrissenes Leben sich vorstellen zu können, der ist dennoch im Irrtum. Er weiß noch lange nicht alles. Kein einziger Mensch ist so angenehm einfach, dass ein Wesen sich als die Summe von nur zwei oder drei Hauptelementen erklären ließe. Kein Ich, auch nicht das Naivste, ist eine Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternhimmel, ein Chaos von Formen, von Zuständen und Möglichkeiten. Hari besteht nicht aus zwei Wesen, sondern aus hundert, aus tausenden. Eines Tages, nachdem ich wieder einmal vergeblich Straßen und Plätze nach dem Mann mit der Plakatstange abgesucht hatte und mehrmals an der Mauer mit dem unsichtbaren Tor vorbeigestreift war, begegnete mir in der Martinsvorstadt ein Leichenzug, dem ich mich aus einer Laune heraus anschloss. Ich ging hinter den Leidtragenden her zum Friedhof, einem modernen, zementenen Patentfriedhof mit Krematorium und allen Schikanen. Ich sah all die schweigsamen Geschäftsgesichter in krampfhaftem Ernst vor sich niederblicken und warten, dass alles vorbei wäre. Sah dem Pfarrer und den übrigen Aasgeiern, Angestellten einer Begräbnisanstalt, bei ihren Verrichtungen zu, denen sie vergeblich den Anschein einer hohen Feierlichkeit und Trauer zu geben suchten, als mir eines der Gesichter plötzlich bekannt vorkam. Ist das nicht der Mann, der damals das Plakat getragen und mir das Büchlein in die Hand gedrückt hat? Ich muss ihn aufhalten. Und kaum hatte die unbehagliche Veranstaltung ihr Ende gefunden, die beiden Vordersten unter den Mitchristen drückten dem Redner die Hand und rieben sich am nächsten Rasenbord den feuchten Lehm von den Schuhen. Da wandte ich mich an ihn. Ist heute keine Abendunterhaltung? Ich versuchte, ihm zuzublinzeln, so wie Mitwisser von Geheimnissen es untereinander tun, aber ich fühlte selbst, dass ich nur eine dumme Grimasse schnitt. Abendunterhaltung. Gehen Sie in den schwarzen Adler, Mensch, wenn Sie Bedürfnisse haben. Ich war in der Tat nicht mehr gewiss, ob er es sei, und ging enttäuscht weiter. Ich wusste nicht, wohin. Es gab keine Ziele für mich, keine Pflichten. Ich fühlte, wie der seit langem gewachsene Ekel seine Höhe erreichte, wie das Leben mich ausstieß und wegwarf. Alles stank nach fauler Halb- und Halbzufriedenheit. Alles erschien mir alt, welk, grau, schlapp, erschöpft.